wieder. Die Träume bös und arg, die lasst uns jetzt begraben. Holt einen großen Sarg, hinein leg ich gar manches, doch sag ich noch nicht was. Der Sarg muss sein noch größer, wie's Heidelberger Fass. Und holt eine Totenbahre und Bretter fest und dick. Auch muss sie sein noch länger, als wie zu Mainz die Brick. Mir auch 12 Riesen, die müssen noch stärker sein, als wie der starke Christoph im Dom zu Kell am Rhein. Die sollen den Sarg vortragen und senken ins Meer. Sorge gebührt ein großes Grab. Wisst ihr, warum der Sarg wohl so groß und schwer mag sein? Thank you.